Sonett von Paul Verlaine aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett von Paul Verlaine. Der Ton des Waldhorns wehklagt bis ins Tal, als riefe ein verwaistes Herz darin und stirbt am Fuß des Hügels schmerzlich hin, vom Windstoß aufgefangen jedes Mal. Des Wolfes Seele weint in dieser Qual, die sich zum Himmel hebt, wo zu Beginn des Winters nun wie ein verträumter Sinn die Sonne sinkt, erdabgewandt und fahl. Damit gedämpfter klinge jenes Weh, fällt langsam wie ein weicher Vorhang Schnee, dahinter matter Glanz verdämmernd liegt. Und wie ein Seufzer wird die Luft zuletzt, so laulich hat der Abend sie benetzt, in den ein stilles Dorf sich schläfrig schmiegt. Ende von Sonett von Paul Verlaine.